Also das heutige Thema ist das Wirtschaftswunder des Dritten Reiches. Und zwar im Vergleich mit anderen Wirtschaftsformen, nämlich der Wirtschaftsform des Kaiserreiches, Frühkapitalismus, der Wirtschaftsform in der Sowjetunion nach 1917, der Volkswirtschaft in der ehemaligen DDR, und unserer heutigen Wirtschaftsform, wie sie in der Bundesrepublik praktiziert wird, Vergleichswirtschaft, Globalisierung etc. Nun muss man erstmal erklären, wieso man überhaupt von einem Wirtschaftswunder reden kann. Wir müssen uns mal die damalige Situation vorstellen. Das Deutsche Reich war bankrott. Durch den Versailler Vertrag ausgesaugt, ausgeplündert, bar aller Möglichkeiten. Eine Regierung nach der anderen ist gescheitert. Hohe Arbeitslosigkeit und schließlich der totale Staatsbankrott. Kein Pfennig mehr in der Kasse. Man konnte dann nicht mal mehr die Staatsbeamten bezahlen. Die Bevölkerung hat gehungert. Es gab keine Arbeit, keine Möglichkeit. Und dann hat man den Nationalsozialisten die Macht überlassen, so nach dem Motto, naja, die können es auch nicht besser machen, lass sie mal machen. Und wir können uns mal so ein bisschen aus der Verantwortung herausstehlen. Nur lass die mal, weil, wenn sie selber noch Möglichkeiten gesehen hätten, dann hätten sie die Macht nicht abgegeben. War aber so, der Hindenburg hat nachher dafür gesorgt, dass der Adolf der Reichskanzler wurde. Und auf einmal war die Machtübernahme da. Am 30. Januar 1933. Viele Versprechungen waren da und die meisten Leute haben eigentlich nicht dran geglaubt. Ja, Arbeit und Brot haben sie alle versprochen. Aber keiner konnte so richtig erklären, wie er denn das realisieren wollte. So richtig hat keiner dran geglaubt. Und dann geschieht das Wunder. Man muss sich das mal vorstellen. Im Januar 1933 übernehmen die Leute ein vollkommen bankrottes Staatswesen. Und ein paar Jahre später, 1936, das sind 3 Jahre. Wir hatten keine Kriegsflotte mehr, überhaupt. Wir hatten nicht mal mehr eine Handelsmarine. Wir hatten keine Flugzeuge. Nur 100.000 Mann. Wenn die Soldaten eine Kanone sehen wollten, mussten sie ins Museum gehen. Panzer sind mit Attrappen geübt worden, ein paar Fahrräder mit einer Stange zusammengeschraubt und Pappattrappen drüber. Das war der Zustand. Und dann 1936 greift die deutsche Luftwaffe mit dieser Legion Condor in Spanien an der Seite der Italiener in den spanischen Bürgerkrieg ein. Und da kommt wie aus dem Nichts, kommen da die modernsten Stuka-Bomber, ausgebildete Piloten, perfekte Logistik, und die waren ja auch sehr erfolgreich. Und dann hat die Welt gestaunt. Wo kommt das her? Wie konnte das sein? Ich rede jetzt von, wie soll ich mal sagen, von militärischem Potenzial erstmal. Ich will damit nur zeigen, das musste ja alles geschaffen werden, das musste finanziert werden, geplant werden und in der kurzen Zeit auch erstellt werden und in Dienst gestellt werden. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Und dann kam 39 der Krieg. Das ist von 33 bis 39, das sind ja doch auch nur ein paar Jahre. Und dann kommen die Deutschen daher mit einem Schlachtschiff wie die Bismarck, die Welt noch nicht gesehen hat, mit einer Salve im Gefecht, das Stolz der britischen Marine, das Schlachtschiff, die Hut versenkt. Und das war nicht das einzige Schiff, Prinz Eugen und andere Schiffe und eine großartige Unterseebootflotte. Und eine Armee, die aus, kann man sagen, Militärathleten bestand, auch das hatten sie noch nicht gesehen. Und da hat ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler damals in der Zeit 39 geschrieben, wir dürfen unseren Blick nicht vernebeln lassen von politischen Sichtweisen. Wir müssen mal ganz klar sehen, was hier stattfindet. Deutschland schickt nicht nur eine beachtliche Streitmacht über seine Grenzen, sondern auch eine Gewalt, startet auch eine gewaltige soziale Revolution. Und er war noch der Meinung, dass die Armee der Träger dieser sozialen Revolution ist. Und es war in der Tat eine soziale Revolution. Die englischen Arbeiter haben sich die Augen gerieben. Das gab es doch vorher nicht, dass man Schiffe zur Verfügung gestellt hat, diese Kraft, diese Organisation KDF, Kraft durch Freude, dass Arbeiter eine Seereise, eine Erholungsreise machen konnten, dass es Arbeiterheime gegeben hat, wo die sich erholen konnten und vor allen Dingen, dass sie alle eine Arbeit hatten. Man ist ja nicht damit getan, dass die Regierung beschließt, und geben wir jedem mal eine Arbeit. Das konnten sie ja gar nicht, denn wer gibt denn den Leuten die Arbeit? Die wenigsten Arbeitsplätze, haben wir ganz davon abgesehen, dass man ja auch Geld dafür haben muss, aber die wenigsten Arbeitsplätze stellt ja eine Regierung zur Verfügung. Das sind die Beamten und sowas. Die eigentliche Arbeitsplätze stellt ja die Industrie zur Verfügung. Und die Industrie ist privat. Und das ist ein bemerkenswerter Umstand. Den muss man beachten. Wir verfügten damals nach dem Ersten Weltkrieg, ganz anders wie nach dem Zweiten, wir, die Deutschen, das deutsche Volk, die deutsche Volkswirtschaft, immer noch um große Produktionsanlagen. Es hat keinen Bombenkrieg gegeben. Die Produktionsanlagen waren da und sie waren in der Hand von Privatleuten, Großfamilien wie Krupp und so weiter. Sie waren nicht internationalisiert, das war eher die Ausnahme. Und dann gibt es solche Parolen wie, naja, man hat also den jüdischen Eigentümern alles weggenommen, hat sich damit satt gemacht und hat dann damit das Wirtschaft unterfinanziert. Das ist natürlich, richtig ist, dass man sie enteignet hat und ich meine auch zu Unrecht, das ist gar keine Frage. Aber das ist auch nicht unser Thema. Aber wenn man sie nicht enteignet hätte, hätte diese Fabrik ja genauso produzieren können, wenn der Eigentümer ein Deutscher ist oder ein Arier ist oder ob er ein Jude ist. Letzten Endes wäre das gleiche, die gleichen Produktionsmöglichkeiten in dieser Fabrik gegeben gewesen. Kurzum, die Welt hat gestaunt. Und die Leute fragen sich heute noch, wie denn das möglich war. Wie war das möglich? Den anderen ist es ja auch nicht gelungen. Also müssen sie doch Verschiedenes anders gemacht haben. Jetzt wollen wir uns das mal von dem Dritten Reich mal abwenden und mal der Situation davor im Alten Kaiserreich zuwenden. Im Alten Kaiserreich hat ja auch ab 1870 in etwa in den sogenannten, in der Gründerzeit, in diesen Jahren auch eine ungeheure wirtschaftlicher Aufschwung stattgefunden, wo alles umgestellt wurde, von Handarbeit, Manufakturen hatten dann plötzlich Maschinen, mit der Erfindung der Dampfmaschine ist da plötzlich Leben reingekommen und es ist ganz großartige Produktionssteigerung möglich gewesen und natürlich auch ein Wirtschaftswunder. Und auch in der damaligen Zeit ist Großartiges geleistet worden, eine ungeheure Wirtschaftskraft. Auch damals hat das Deutsche Kaiserreich das Flottenprogramm aufgelegt und hat riesige Schlachtschiffe gebaut und hatte eine ungeheure wirtschaftliche und finanzielle Potenz. So. Nun werden sie alle sagen, naja, das ist alles nichts Neues, die Kapitalisten produzieren und dann entsteht Wohlstand. Es ist aber ein entscheidender Unterschied dabei und darauf kommt es mir an. Man hat produziert, auch man produziert, um Geld zu verdienen. Aber etwas war ganz anders wie heute. Man hat nicht etwas produziert, damit es möglichst schnell kaputt geht. Damals hat man Waren produziert, die möglichst lange halten sollen. Und warum war das so und warum ist das heute anders? Das war damals deswegen so. Erstens, weil man daran interessiert war, den deutschen Produkten einen guten Namen zu geben in der Welt. Das ist ja dann den Engländern auch ein bisschen zum Verhängnis geworden. Die haben ja nach dem Ersten Weltkrieg die Deutschen aufgezwungen, überall auf jedes deutsche Produkt, was in der Welt vertrieben werden sollte, es zu kennzeichnen mit Made in Germany. Das sollte ja eigentlich ein Makel sein. Sie wollten ja haben, dass jeder sieht, das ist ja gar nicht Englisch, was immer früher war, das ist ja Deutsch. Das kaufen wir nicht. Und das Gegenteil ist dann entstanden. Unsere Produkte waren so gut, dass dann Made in Germany noch was Besseres war als Made in England. Das war das eine. Und warum musste man keine Ware so kaputt machen, produzieren? Ganz einfach deswegen, weil der Absatzmarkt für Industriegüter, das war ja hauptsächlich die Exportware, war ja die Industrie und die Industrieproduktion, weil der Absatzmarkt auf der ganzen Welt ein gigantischer war. Wir müssen uns ja mal vorstellen, solche Länder wie Brasilien, die heute selber produzieren Autos, Flugzeuge, Schiffe, Panzer, von so kleinen Ländern wie Israel, wir kaufen von denen heute hochwertige Militärgüter, die es am besten gehalten sollten, aber wir kaufen das. Und von solchen Ländern war ja gar keine Rede. China war gar keine Rede, in dieser Zeit, dass eine Wirtschaftsmacht gewesen wäre. Andere Länder wie Indien, das waren keine Wirtschaftsmächte, sondern das waren ja einfach nur koloniale Anhängsel der Engländer. Und so könnte ich jetzt viele Staaten aufzählen, auch so Türkei, Iran, also die ganze Welt, überall wurden Autos gebraucht, wurden Maschinen gebraucht. Alles wurde gekauft. Und je langlebiger die Güter waren, umso lieber hat man sie natürlich gekauft. Das heißt, dieses Problem hatte man nicht, dass der Markt gesättigt war und dass man deswegen kurzlebige Güter macht. Ein Auto, was möglichst nach 5 Jahren schon kaputt ist, nach 4 Jahren schon die ersten Mängel hat, Zollbruchstellen drin, dass man möglichst schnell Ersatzteile braucht und möglichst schnell dann abwrackt. Das haben wir nicht. Das war der große Unterschied zu unserer heutigen Wirtschaftsphilosophie. Und noch etwas war, die Industrie war weitgehend in deutscher Hand. Also in den jeweiligen Ländern war einfach die Industrie national und nicht international. Das bedeutete schon mal, der ausländische Einfluss war nicht da, der auf die Industrie einwirken konnte. Und es bedeutet noch was ganz Entscheidendes, da werde ich noch ein paar Mal darauf zurückkommen. Die Früchte der Investitionen blieben im Land. Wir denken immer nur an Steuern. Manchmal reiche ich jetzt mal ab, aber unser heutiges System, da wird Beifall geklatscht, wenn ein Investor kommt. Wenn ein Prinz aus Kuwait sich hier einkauft und bei der Deutschen Bank drin ist und bei Autoindustrie einen wesentlichen Anteil hat und dann klatschen wir Beifall und meinen, naja, und dann läuft das und dann kommt mehr Industrie und dann haben wir mehr Arbeitsplätze. Gut. Und die Regierung freut sich auch, denn die Regierung kann dann die Lohnsteuer einkassieren. Die Steuereinnahmen von der Industrie kommt sie nur sehr bedingt dran. Nur bei mittelständischen, manchmal bei den kleineren. Die werden abkassiert. Aber bei der Großindustrie, bei der Autoindustrie, bei sowas, da werden die Gewinne, werden die Steuern oft im Ausland gezahlt und vor allen Dingen, das ist das Entscheidende, die Gewinne entstehen nicht. Warum entstehen sie nicht? Weil die großen Firmen den Gewinn ausschütten an ihre Aktionäre. Also der Gewinn wird nicht versteuert, sondern der Gewinn wird ausgeschüttet und jeder Aktionär kriegt sozusagen seinen Anteil und den muss er dann selber versteuern. Und wenn der im Ausland sitzt und dort seine Lebensgrundlagen hat, dann versteuert er halt das, was hier verdient worden ist mit seiner Penunze. Das versteuert er dann noch in einem anderen Land oder gar nicht, wenn er in Griechenland wohnt, wahrscheinlich gar nicht. So. Das heißt also, das ist kein Vorteil, wenn von außen Investoren kommen und ihr Geld bringen und sich hier einkaufen. Das ist ein Nachteil. Das große Geld entgeht dem Nationalstaat. Trotzdem halten wir fest, im Alten Kaiserreich war ein Aufschwung da, ganz eindeutig muss man das als Wirtschaftswunder bezeichnen. Das war sozusagen die Zeit, die größte Zeit der Deutschen überhaupt, des großen Erfolges in der ganzen Welt. Und man produzierte, man verkaufte, die Wirtschaft war gesund, die Eigentümer waren deutsche Staatsbürger, Familienbetriebe und haben alles das, was sie gewonnen haben, wieder auf deutschen Boden investiert. Und so war die Sache einigermaßen gesund. Dann kam der Erste Weltkrieg, und dann sind wir besiegt worden, und dann sind wir richtig klein gehackt worden, bis auf null runter reduziert. Zum Beispiel, sage ich jetzt ganz ketzerisch, sicher. Aus meiner Sicht, ich kann das nicht oft genug sagen, es war Unrecht, einem Deutschen seinen Betrieb unter dem Arsch wegzuarisieren, nur weil er einen anderen Glauben hatte oder weil er vermeintlich einer anderen Rasse angehörte. Aber das ist nicht nur in Deutschland geschehen. Es wird uns ja immer gesagt, wir dürfen nichts aufrechnen. Aber warum eigentlich nicht? Das Rechtswesen kennt Aufrechnung gegenseitig nicht. Wenn sich zwei beleidigen, ich sage zu dem, du rindfähig, dann sagst du Hirneiner, dann wird das gegeneinander aufgerechnet und dann sind noch die Gerichtskosten zu bezahlen und von der Strafe bleibt nichts übrig. So, ich will darauf hinaus, dass man nach dem Ersten Weltkrieg ja auch überall auf der ganzen Welt deutsches Eigentum einfach weggenommen hat. In unseren ehemaligen Kolonien, wo die Kolonisten waren, wo sie Farmen hatten, in Südwestafrika, in Deutsch-Ostafrika und in Bismarck, Archiven und überall, wurden die Deutschen enteignet. Und dann hat man den Deutschen die Kolonien weggenommen. Nun sagt natürlich der Mensch von heute, vergleichen ja alles immer mit heutiger Situation und nicht mit dem, was damals üblich und allgemein als zulässig und rechtens galt. Und sagt er, ja, zur Kolonien, das ist ja ganz gut, dass sie die uns weggenommen haben, Kolonien zu haben, überhaupt, das gehört sich ja eigentlich gar nicht. Auch da bin ich anderer Meinung, darüber müssen wir auch nochmal reden. Ich bin der Meinung, dass die Kolonien ein Segen war für die Kolonialvölker, die wären heute nicht da, wo sie sind, dort wo sie eigentlich hin wollen und sollen, kommen sie sowieso so schnell nicht hin, aber ohne den Umstand, dass die Kolonialvölker dort investiert, organisiert und reguliert haben, wären sie so weit nicht gekommen. Ist ein ganz anderes Thema, können wir 2 Stunden drüber reden. Das Unrecht, es war ein Unrecht, den Deutschen die Kolonien wegzunehmen, und ein großes, noch größeres Unrecht war die Begründung, mit denen man uns die Kolonien weggenommen hat. Im Versailler Vertrag stehen nämlich, den Deutschen könne man nicht gestatten, Kolonien zu verwalten, weil sie gezeigt hätten durch ihre bisherige Verwaltung, dass sie unfähig dazu sind. Sie hätten sich dort so benommen, dass Völker unterster Kulturstufe davor zurückgeschreckt hätten. Und das ist natürlich schon eine ganz groteske Aussage. Das Gegenteil war der Fall. Ist aber auch ein anderes Thema, gehört jetzt eigentlich nicht hierher. Die anderen hatten alle ihre Kolonien noch, wir hatten nichts mehr. Die anderen haben alle weiter gerüstet, Frankreich, England haben noch Beutematerial kassiert und haben nie aufgehört weiter zu rüsten, und wir hatten nichts mehr. Ich sage das auch deswegen, weil das Wirtschaftswunder des Dritten Reiches, das ja nicht bestritten werden kann, auch immer damit begründet wird von seinen Gegnern, dass man sagt, ja, das war halt dann die Kriegswirtschaft. Ja gut, aber die anderen haben ja auch ihre Kriegswirtschaft gehabt. Und die brauchten sich nicht so krumm legen, sondern das lief ja alles schon. Die hatten ja schon was. Und wie gesagt, die haben nie aufgehört, weiter volle Kanne zu produzieren. Also das ist keine Erklärung dafür. Auch um eine Kriegswirtschaft anzukurbeln, muss man ja erst einmal die Mittel dazu haben. Und noch was ist ganz entscheidend. Die Kriegswirtschaft des Deutschen Reiches hat sich sehr stark vom Prinzip her unterschieden von dem, was wir heute als Kriegswirtschaft kennen. Ganz entscheidend. Und das Entscheidende ist, dass die heutige Kriegsproduktion dafür da ist, um Gewinne zu machen, um sie auf der ganzen Welt, die Rüstungsgüter, zu verkaufen. Die Nationalsozialisten haben übrigens ganz geringfügig verkauft. Die haben ja für den Eigenbedarf produziert. Also unsere Rüstungsindustrie war eigentlich nicht zum Geldverdienen da, weil der eigene Nachholbedarf so groß war, dass wir das gar nicht machen konnten. Da gibt es bestimmt auch Auslandsgeschäfte, da wird mir jetzt einer irgendwas präsentieren und da haben sie was hinverkauft und dort haben sie was hinverkauft. Aber das war nicht das Prinzip. So, nun müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie die das geschafft haben. Bevor wir das tun, werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die Wirtschaft der Sowjetunion nach 1917. Die Russen haben programmgemäß ihrem marxistisch-leninistischen Programm entsprechend erstmal ratzeputz die Eieruhr umgedreht, was oben war nach unten und was unten war nach oben, und haben überall die Eigentümer beseitigt und auch gleich die Betriebsleitungen mit abgesägt und haben damit erreicht, dass sie in eine katastrophale Versorgungskrise hineingeraten sind, in eine wahnsinnige Hungersnot. Lenin hat das erkannt, aber zu spät, und hat dann gesagt zu seinen Parteigenossen, also so geht das nicht, wir müssen von den Kapitalisten und ihren Knechten lernen. Unsere Leute schaffen das nicht, die können das nicht verwalten. Und dann haben sie die langsam wieder eingesetzt, was halt noch übrig war. Aber die Krise war da, die Wirtschaft und auch die landwirtschaftliche Produktion war erstmal vollkommen zerschlagen. Eine ungeheure Hungersnot ist produziert worden. Wir haben große Schwierigkeiten gehabt. Ich sage das auch deswegen, weil sie nämlich trotzdem dann auch wieder ein Wirtschaftswunder erreicht haben. Aber erstmal haben sie alles zur Schnecke gemacht und kaputt gemacht. So, und Lenin hat auch noch sein eigenes Programm verraten. Das muss man auch mal dazu sagen zum Verständnis, weil ja er um die Bauern. Seine Gefolgschaft waren ja die Fabrikarbeiter, nicht die Bauern. Bauern waren konservativ und man kann sagen, kaum über den leibeigenen Zustand hinausgekommen. Und um die auch noch als Gefolgschaft zu bekommen, musste er ihnen versprechen, dass die Kulaken enteignet werden und dass das Land parzelliert wird und an die baurechtlosen, landlosen Bauern verteilt wird. Und deswegen haben die ihn dann unterstützt und waren behilflich. Aber es ist nicht zum Tragen gekommen. Sie haben eben dann letzten Endes kein Land gekriegt. Gibt dann auch eine Parallele in der DDR. Es ist dann eben kolchosiert worden, also Kolchosen ausgemacht worden. Ja. Aber trotzdem, also das war der gravierende Fehler, und das sage ich deswegen, weil diesen Fehler in der Anfangszeit nach dem Umsturz haben nämlich die Nationalsozialisten nicht gemacht. Die waren in dem Punkt waren sie klüger. Die Sowjetunion hat aber trotzdem ein Wirtschaftswunder erreicht dann, und zwar auch unter brutaler Ausnutzung aller Reserven und Ressourcen. Schwarzhändler und Hamsterer, die bis in Lebensmittel auf die Seite gebracht haben, mehr als sie durften, die sind mit dem Tode bestraft worden, zum Beispiel. Das wurde dann zwangsbewirtschaftet alles. Und sie haben mit den brutalsten Methoden dann wieder angefangen, ihre Industrie aufzubauen. Und die sowjetische Doktrin war, wir müssen erst, bevor wir in die Infrastruktur gehen, wir müssen erst die Schwerindustrie aufbauen. Das haben sie dann auch gemacht, damit sie nicht von den Zulieferungen von Auslandsprodukten abhängig waren. Aber das hatte natürlich zur Folge, wenn man die Schwerindustrie erst aufbaut und die Infrastruktur vernachlässigt zugunsten der Schwerindustrie, dass es nachher natürlich dann hinten und vorne zu Versorgungsengpässen kommt, bis das langsam, also die Reihenfolge war richtig, aber sehr schwer zu ertragen und sehr schwer zu verkraften. Und trotzdem haben sie dann ein gewaltiges Wirtschaftswunder erreicht, dass das auf der, wie soll ich mal sagen, in die Breite gehend niemals diese sozialen Leistungen hervorbringen konnte, wie Deutschland hervorgebracht hat, das ist eine andere Frage. Aber verglichen mit der Zeit vorher war es schon eine ungeheure Leistung. Allein wenn man sich betrachtet, jetzt mal die sowjetische Armee. Die sowjetische Armee war hochmodern, hochgerüstet. Unsere Militärs, die haben mit den Ohren gewackelt, wie sie mit ihren Panzerchen gekommen sind, und die Russen sind mit ihrem T-34 gekommen, hatten keine Ahnung, dass die Russen sowas gebaut haben. Der war unseren Panzern überlegen. Erst dann, wie wir deren Panzer kennengelernt haben, haben wir angefangen, vernünftige Panzer zu bauen. Das muss man auch mal wissen. Und dass die russische Armee so schnell zunächst erstmal besiegt wurde, viel hat ja nicht gefehlt. Stalingrad war ja auch schon besiegt. Nur, es hat wieder andere Gründe, warum es dann doch nicht funktioniert hat. Ich will das auch gar nicht verherrlichen oder bedauern, ich will das nicht bewerten, ich stelle das nur fest. Weil, wie wenn ich sage, die waren hochgerüstet, es war auch ein Wunder, dass sie eine so starke Wehrmacht mit Fallschirmjägern und eigenen Flugzeugen auf die Beine gebracht haben. Und eine riesen Panzerwaffe und Artillerie, das war sowieso immer die bevorzugte Waffe der Russen, die Artillerie. Die haben sehr viel rausgeholt, die haben ganz neue Fabriken gebaut und überall. Und für sie, Gott sei Dank, auch hinter den Ural, wo man so schnell nicht zugreifen konnte. Die haben sehr einen großen Vorteil gehabt, weil sie im Gegensatz zu allen anderen Produzenten von Industriegütern von Anfang an alles genormt haben. Das war der große Vorteil, da konnten wir nur staunen. Ich komme dann auf unsere Kriegsindustrie auch noch zu sprechen, weil wir wissen ja, das Wirtschaftswunder des Dritten Reiches kann man ja in mehrere Sektionen aufteilen, aber schon mal grob in zwei Teile teilen. Das heißt die Friedenswirtschaft bis 1939 und die Kriegswirtschaft, die auch ein Wunder war. Denn im letzten Kriegsjahr haben wir zehnmal so viel produziert als im ersten Kriegsjahr. Das muss man auch mal sehen, das war ja auch eine große Leistung. Komme ich noch darauf zu sprechen. Dass die Rote Armee trotz dieser materiellen Überlegenheit so schnell zurückgedrängt wurde, wollen wir mal so sagen, eingekesselt wurde in großen Kesselschlachten, gleich mal 300.000 Mann, 600 Mann in einer Kesselschlacht kassiert und als Gefangene weggeführt. Das lag zum einen daran, dass die Russen nicht mit dem deutschen Vertragsbruch gerechnet haben. Als man Stalin berichtet hat, die Deutschen haben angegriffen, hat das nicht geglaubt. Weil er sich gesagt hat, alles machen die Deutschen, aber wir haben doch einen Nichtangriff gemacht mit den Deutschen. Das machen sie nicht. Das sind irgendwelche Grenzgeplänkel und so weiter. Das kann nicht der große Angriff sein. Und da hat er sich verschätzt gehabt. Und das Zweite, was noch schwieriger war, noch nachteiliger war, dass die Russen ihre große Kriegsmaschine nicht gut genug lenken konnten. Sie haben nicht über das notwendige Offizierkorps verfügt, wie die Deutschen. Die hatten das. Die hatten Berufsoffiziere aus dem Ersten Weltkrieg, die hatten diese Offiziersfamilie, die Adligen, die nie was anderes gemacht haben, als Soldaten gestellt haben, waren da nicht ausgedünnt und müsste man so. Die Russen haben ja ihre zaristischen Offiziere erstmal alle verjagt. Das Potenzial war ja weg. Bei uns haben sich die Nationalsozialisten dann doch mit den Monokelträgern und den Konservativen geeinigt und verbündet, nach dem Motto des Staatslehrers Kautilya vor 2000 Jahren in Indien, der schon gesagt hat, wenn du einen Feind nicht besiegen kannst, verbünde dich mit ihm. Denn die Konservativen waren der Feind der Nationalsozialisten. Aber das war eben sozusagen der Schachzug unter anderem, dass man es eben nicht so gemacht hat mit der Machtübernahme, alles was konservativ, was eigentlich der Gegner